supranasal. Was aber kein klar umrissenes Muster hat, wird von der Medizin nicht ernst genommen. Das Leiden sei supranasal, heißt es denn im Ärztejargon, der vor den Patienten verbergen soll, was wirklich gemeint ist. Das Problem liegt über der Nase, also eigentlich im Kopf. Die Menschen, die unter nervösen Beschwerden des Verdauungstraktes leiden, spinnen aber natürlich nicht. Sie stehen vielmehr unter enormem Leidensdruck und werden trotzdem von vielen Ärzten nicht ernst genommen. Wer unter einem unklaren Bauch leidet, muss lange von Arzt zu Arzt rennen, bis sich herausstellt, dass hinter den Beschwerden eine Schluckstörung oder eine krankhaft veränderte Magenentleerung oder Darmpassage stecken. Insgesamt muss man kritisch sagen, ist der Ansatz, solche funktionellen Syndrome in ein bestimmtes Krankheitsbild pressen zu wollen, falsch. Sich dabei nur an den Symptomen zu orientieren, wie das in den bereits zitierten Rom-Kriterien gedacht wird, bringt uns nicht weiter. Momentan fehlen die klinisch einsetzbaren Methoden, um Bauchhirn-Scans oder die Bauchhirn-Kopfhirn-Kommunikation abzubilden und daraus Diagnosen abzuleiten. Wir müssen präzisere Ursachenforschung betreiben und eine komplexere Diagnostik einleiten, bevor wir die Patienten auf Verdacht behandeln. Aber auch hierfür ist weitere Forschung nötig. Wir wissen inzwischen genau, an welchen Stellen des Verdauungstraktes es zu Funktionsstörungen kommen kann. Die Grundlagenforschung kann etliche Pathomechanismen als vermutete Ursache aufzeigen, Auffälligkeiten in den Netzwerken des Bauchhirns. Aber die Verbindung zu den Krankheitsbildern im klinischen Alltag lässt sich häufig nicht herstellen. Was läuft hier falsch? Orientieren wir uns an falschen Indikatoren? Wäre der Neuroanteil in der Gastroenterologie größer und nicht nur ein Spezialinteresse einiger weniger internationaler Forscher, dann wären wir vielleicht schon weiter. Von Mäusen und Menschen. Es ist also noch viel Forschung nötig und dafür brauchen wir Tiermodelle. Der Einsatz von Tieren in der Forschung ist gesellschaftlich heftig umstritten, aus Sicht der Wissenschaft aber notwendig, dort, wo es keine Alternativen gibt. In der Neurogastroenterologieforschung wurden seit ihren Anfängen auch immer wieder Meerschweinchen oder Mäuse herangezogen. Mäuse zum Beispiel haben den unschlagbaren Vorteil, dass die Forscher bei ihnen bestimmte Gene an- oder abschalten können. Anschließend kann man sie dann klonen, um Lebewesen mit ganz bestimmten definierten Eigenschaften zu erhalten. Das macht es viel einfacher, an ihnen entzündliche immunologische Prozesse wie bei der Colitis ulcerosa zu untersuchen oder die Wirkung der Mikrobiota auf das Verhalten zu testen. Die Wissenschaftler können Versuchsanordnungen entwickeln und noch in der dritten oder vierten Generation messen, was sich verändert hat. Auf der anderen Seite haben diese Genmäuse den Nachteil, dass sie im Labor gezüchtet wurden und kein artgerechtes Verhalten in Freiheit entwickeln können. Die Daten der Tierversuche lassen sich weder 1:1 auf Artgenossen in der Natur übertragen, noch unmittelbar auf den Menschen. In der pharmakologischen Forschung bestätigt sich das immer wieder. Dann, wenn Medikamente, die im Labor und an Tieren getestet, so vielversprechend aussahen, in der klinischen Prüfung glatt durchfallen. Früher hat die Wissenschaft auch an Menschen Experimente gemacht, die heute zu Recht keine Ethikkommission mehr passieren würden. Zum Beispiel Verhaltensstudien, bei denen Kinder als Versuchskaninchen dienten. Heute testet man die Folgen einer Trennung von der Mutter an Rattenjungen. Mindestens ebenso wichtig wie die festgestellten krankhaften Folgen ist dabei auch die Frage, warum ein erheblicher Teil des Nachwuchses gar keinen Schaden nahm. Wir sollten uns also nicht zu stark auf krankmachende Faktoren fokussieren, sondern auch nach den schützenden Faktoren, den Ursachen der Resilienz suchen. Affentheater. Primaten werden so gut wie nie mehr für Experimente herangezogen. Eine Ausnahme ist eine Studie an Listäffchen, einer Krallenaffenart, die wegen ihrer charakteristischen Haarpracht nach dem ungarischen Komponisten benannt wurde. Sie leben in Kolumbien, sehr nahe um den Äquator. Weil dort eine mehr oder weniger konstante Temperatur herrscht, haben sie nur eine sehr begrenzte Fähigkeit, sich zu akklimatisieren. Wenn die Temperaturen unter 32 Grad fallen, dann gerät ihr Körper rasch in Stress. Die typische Folge ist bei ihnen eine entzündliche Darmerkrankung, die Colitis. Entdeckt wurde das in den 1990er Jahren, als Jackie Wood, wie bereits erwähnt, einer der Väter der Neurogastroenterologie, und Owen Peck, ein Gastroenterologe aus Nevada, wildlebende wie auch im Zoo gehaltene Listäffchen untersuchten. Sie fanden Erstaunliches. Die Zootiere litten zu 65% an schweren Darmentzündungen. 20% hatten leichtere und in vielen Fällen konnte bereits Kolonkrebs oder Vorläuferstadien entdeckt werden. Die gleichen Untersuchungen führten die beiden auch in der Wildnis durch. Es war eine riesige Herausforderung, die Äffchen zu fangen und anschließend zu endoskopieren. Das Ergebnis? Zwar zeigten auch 13% der wildlebenden Äffchen milde Formen der Entzündung, aber keinerlei schwere Entzündungen oder gar Kolonkrebs. Die rigide Sozialpolitik in der Horde sorgt allerdings dafür, dass wirklich kranke Tiere nicht überleben, sondern so lange von ihren Artgenossen malträtiert werden, bis sie sich in einen Fluss treiben lassen und dort ertrinken. Wood und Peck untersuchten, wie sich Klima und sozialer Stress auf den Darm der Tiere auswirkten. Bei den an einer Entzündung leidenden Tieren fanden sie im Dickdarm einen Mangel an kurzkettigen Fettsäuren, die normalerweise die Schleimhaut schützen. Darüber hinaus zeigten sich Änderungen im Mikrobiom. Im Stuhl der erkrankten Tiere wurde eine Helicobacter-Subspezies gefunden. Leider ging den Forschern das Geld aus, bevor sie identifiziert werden konnte. Dass auch das Mikrobiom schuld an den Entzündungen war, konnten die Forscher aber in einem anderen Experiment noch beweisen. Sie trennten dafür ein Stück Dickdarm durch eine Schlinge vom übrigen Darm, sodass dieser Abschnitt mit dem Darminhalt nicht mehr in Kontakt kam. Dort blieb die Entzündung aus. Ein zentraler Faktor für die Gesundheit der Tiere, so stellte sich auch heraus, sind die konstanten Klima- und Umweltbedingungen am Äquator. Denn auch in der Gefangenschaft geht die Häufigkeit der Colitis massiv zurück, wenn die Affen unter ihren natürlichen klimatischen Bedingungen leben können. Was hat das nun alles mit Nerven zu tun? Spätere Studien konnten zeigen, dass bei den erkrankten Listäffchen die medikamentöse Blockade des Neurotransmitters Substanz P die Entstehung der Colitis verhindern kann. Substanz P ist ein Transmitter im Bauchhirn und in der Darmhirnachse. Er wirkt unter anderem entzündungsfördernd, da er die Blutgefäße erweitert und so Entzündungszellen in das Gewebe einwandern. Dies ist ein Beispiel für die Bedeutung der Axonkollaterale. Das sind die bereits erwähnten Nervenfasern der Darmhirnachse, die sich noch in der Darmwand verzweigen, bevor sie zum Rückenmark ziehen. Ähnlich wie in der Haut und der Lunge gibt es also auch im Darm das Phänomen der neurogenen Entzündung, also einer durch Nerven ausgelösten Entzündung. Jeder kennt das Phänomen, dass sich die Haut rötet, wenn sie schmerzhaft stimuliert wird, zum Beispiel durch Kratzen. Dabei aktivieren Nerven Immunzellen. Dass das auch zu einem akuten Entzündungsschub im Darm führen kann, wurde 1999 vom Maastrichter Chirurgen Marius Kemmler eindrucksvoll beschrieben. Kemmler implantierte einem Patienten Elektroden in das Rückenmark, um durch elektrische Impulse und damit einhergehende Stimulation der Nerven chronische Schmerzen nach einem Armbruch zu therapieren. Der Patient litt an Colitis ulcerosa, hatte aber in den vergangenen 5 Jahren keinen akuten Schub gehabt, war also medikamentös gut eingestellt. Die Implantation war erfolgreich und die Schmerzen wurden durch die Behandlung mit elektrischen Impulsen wesentlich erträglicher. 2,5 Monate später brach die Colitis wieder aus. Die Ärzte überzeugten den Patienten, dass der akute Schub reiner Zufall sein könnte, und er willigte schließlich ein, die Nervenstimulation gegen die Schmerzen im Arm weiterzuführen. 2 Wochen später bekam der Patient einen weiteren Colitis-Schub. Nach seinen Aussagen waren beide Schübe außerdem schlimmer als alle vorherigen. Der Patient war danach nicht mehr zu überzeugen, die Stimulation weiterzuführen, und die Elektroden wurden wieder entfernt. Er lebte lieber mit den chronischen Schmerzen im Arm. Während der Beobachtungszeit eines weiteren Jahres trat dann kein akuter Schub mehr auf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Nervenstimulation in der Darmwand zur Ausschüttung von Substanz P führte, was dann entzündungsfördernd wirkte. Und das ist die Verbindung zwischen dem Listäffchen und dem Patienten aus Maastricht. Dazu passt, dass sich in einem Mausmodell ein zu viel an Nerven im Bauchhirn eher entzündungsfördernd auswirkte. Colitis-Patienten, wie auch Morbus Crohn-Patienten, haben eine chronisch veränderte Transmitterausstattung in Bauchhirn- und Darmhirnachse. Das Nervensystem des Menschen, egal ob das zentral gesteuerte oder das des Bauchhirns, hat also über Botenstoffe Einfluss auf die Immunabwehr. Welche Rolle das Mikrobiom im Darm dabei spielt und wie sich das sogar auf die Psyche auswirken kann, vielleicht sogar unter dem Einfluss der Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist das Thema des nächsten Kapitels. Dort geht es um das berühmte Gut-Feeling.